sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel beginnen wir mit Vorschlägen für eine neue Planwirtschaft. Dann wenden wir uns dem Aufstieg der Rechten und Repression gegen Geflüchtete in der EU zu. Und abschließend betrachten wir die Perspektiven der Kohle als Energieträger. Willkommen zu unserem ersten Thema, den Vorschlägen für eine neue Planwirtschaft. Zu einem Artikel von Nara Meschede. Vor wollen wir aber ihre Rede zur Ablehnung eines Journalistenpreises euch vorstellen. Beide Texte erschienen als Schwerpunktthema in der Jungen Welt vom 5. Oktober. Und jetzt zu der Rede, keine Option, warum Nara Meschede den Helmut Schmidt Journalistenpreis ablehnte. Laura Meschede sollte für die Reportage Die Mensch-Maschine mit dem Helmut-Schmidt-Journalistenpreis der Ing-Dieber-Bank ausgezeichnet werden. Zu dessen Verleihung am 27. September waren auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD und sein Parteifreund Per Steinbrück, Ex-Finanzminister und Ing-Dieber-Berater, eingeladen. Wir dokumentieren die Rede, in der Laura Meschede erklärte, warum sie die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung nicht annahm. Wie könnte die Zukunft aussehen? Wenn ich in die Zukunft blicke, habe ich Angst. Nicht Angst, dass sich etwas ändert, sondern Angst, dass alles so bleibt, wie es ist. Wenn alles bleibt, wie es ist, wird uns die Zukunft sehr hart treffen. In meiner Geschichte ging es um die Zukunft der Arbeit. Diese Zukunft beginnt heute. Schon heute müsste ein guter Teil unserer Arbeit nicht mehr von uns erledigt werden. Maschinen können montieren und schweißen, Maschinen können Regale einräumen und Maschinen können mit sympathischer Stimme Bestellungen aufnehmen. Wenn alles so bleibt, wie es ist, dann sind diese Maschinen ein Grund für uns, Angst zu haben. Weil jeder Roboter, der Regale einräumen kann, ein paar arbeitslose Logistiker bedeutet und jedes automatische Flugbuchungssystem ein paar arbeitslose Reisecenter-Angestellte. Wenn alles so bleibt, wie es ist, dann heißt das, dass die Technik uns nicht Arbeit abnimmt, sondern uns arbeitslos macht. Aber es muss nicht alles bleiben, wie es ist. In einer vernünftigen Welt hieße jeder Roboter, der Regale einräumen kann, dass alle menschlichen Logistiker ein bisschen weniger arbeiten müssen. Und jedes automatische Reisebuchungssystem hieße, dass die Reisecenter-Angestellten mehr Urlaub für sich selbst buchen könnten, weil der Maschinen einen Teil ihrer Arbeit abnehmen. In einer vernünftigen Welt wäre die Digitalisierung ein Grund, um zu feiern. Aber wir leben nicht in einer vernünftigen Welt. Ich habe Freunde, die haben mehrere Jobs gleichzeitig, die arbeiten an manchen Tagen mehr als 14 Stunden. Und ich habe Freunde, die sind arbeitslos. Sie rennen alle paar Tage zum Arbeitsamt, um eine neue, unsinnige Beschäftigung verschrieben zu bekommen, die keinem Menschen etwas bringt. Das ist die Situation, wie sie jetzt ist. Und kein Mensch kann wollen, dass die Situation so bleibt. In Zeiten, in denen die Kriegsgefahr steigt, in Zeiten, in denen der Meeresspiegel steigt, in Zeiten, in denen eigentlich alles steigt, außer den Reallöhnen, in denen Jeff Bezos in der Minute 1,3-mal so viel verdient wie ein Amazon-Mitarbeiter im ganzen Jahr und in denen die einzige Sicherheit, die wir haben, die ist, dass uns im Alter das Geld nicht reichen wird. In solchen Zeiten ist es keine Option mehr, sich still einzufinden. In solchen Zeiten gibt es nur noch zwei Seiten. Die Seite von denen, die dieses System stützen und von ihm profitieren und die Seite von denen, die unter ihm leiden. Als Journalistin möchte ich auf der Seite von Letzteren stehen. Wenn man in die Talkshows schaut und auch in das Parlament, dann bekommt man oft den Eindruck, die Politik sei ein Gesellschaftsspiel. Mal gewinnt der eine und mal gewinnt der andere. Und am Ende grinsen wir alle gemeinsam in die Kamera. Aber was bei diesem Gesellschaftsspiel herauskommt, ist für mich und für uns alle bittere Realität. Wenn Sie, Herr Scholz, dafür eintreten, dass Hartz IV in dieser Form bestehen bleibt, dann bedeutet das, dass meine Freunde, die Hartz IV bekommen, weiter ein beschissenes Leben haben. wenn ich darüber schreibe, dass die Zukunft der Arbeit für tausende Menschen bedeuten wird, dass ihr Leben noch schlechter werden wird, als es sowieso schon ist, wenn wir dieses Wirtschaftssystem erhalten, dann kann ich nicht danach auf einer Veranstaltung mit den Vertretern eben dieser Politik und eben dieses Systems nett darüber plauschen. Sonst spiele ich genau dieses Spiel mit. Das hier ist eine PR-Veranstaltung, so viel ist klar. Und deswegen stehe ich auch hier, um PR zu machen. Aber nicht für die Ingen-Diba, sondern für den Gedanken, dass es eine Alternative gibt, dazu, wie die Welt jetzt ist. Wenn ich das glaubwürdig tun will, dann kann ich mich nicht auf einer solchen Veranstaltung gemein machen mit der Politik. Und dann kann ich auch keinen Preis annehmen von einer Bank. Ich lehne den Preis deswegen ab. Von der Ablehnung des Helmut-Schmidt-Journalistenpreises kommen wir zu dem Artikel in der Jungen Welt vom 5. Oktober, Plädoyer für Planwirtschaft. Wie könnte die Zukunft der Arbeit aussehen? Das hängt davon ab, in welchem System sie verrichtet wird. Kürzlich auf dem Hautkrebskongress in Stuttgart haben 58 Ärzte aus 17 verschiedenen Ländern versucht, Muttermale von Hautkrebs zu unterscheiden. 58 Ärzte und eine Maschine. Es waren gute Ärzte, aber die Technik war besser. Das künstliche neuronale Netzwerk, das vor der gleichen Aufgabe stand, hat den Krebs auf mehr Bildern richtig identifiziert als die Ärzte. Ist das ein Grund zur Freude oder ein Grund, Angst zu haben? Die Antwort darauf hängt davon ab, wem die Technik gehört. Produktivität ist ein Versprechen. Sie verspricht weniger Arbeit und mehr Reichtum. Künstliche Intelligenz verspricht einen enormen Zuwachs an Produktivität. Hunderttausende Hypochonder könnten auf ihrem Handy überprüfen, ob ihr Muttermal Anlass zur Sorge gibt und den Arzt nur dann konsultieren, wenn es tatsächlich so ist. Also weniger Arbeit für Ärzte? Und wenn man all die anderen neuen Technologien mit einbezieht, weniger Arbeit für uns alle? Unwahrscheinlich, zumindest in diesem System. In den letzten Jahrzehnten ist die Produktivität rasant angestiegen. In Deutschland und weltweit. Trotzdem arbeiten wir heute mehr als ein mittelalterlicher Bauer im 14. Jahrhundert, wie die Historikerin Judith Schur ausgerechnet hat. Und trotzdem ist in Deutschland das Wohlstandsniveau seit den 90er Jahren nicht mehr gestiegen. Wir arbeiten heute nicht für die Erfüllung unserer Bedürfnisse, sondern für den kapitalistischen Wettbewerb. Gäbe es diesen nicht, müssten wir schon heute viel weniger arbeiten. Den Wettbewerb abschaffen, ist das unrealistisch? Das Diagnostikprogramm der Uniklinik Heidelberg, das die Krebsbilder von den Muttermalen unterscheiden konnte, nutzt eine Technologie, die auch die größten Konzerne unserer Zeit einsetzen. Maschinelles Lernen, ein Unterbereich der künstlichen Intelligenz. Maschinelles Lernen, das heißt, statt dass eine Maschine von Menschen vorgegeben bekommt, was sie tun soll, lernt sie eigenständig, ihre Aufgabe zu erfüllen. So kann sie beispielsweise Hautkrebs von Muttermalen unterscheiden. Man gibt ihr tausende Bilder von Muttermalen und tausende Bilder von Hautkrebs und sagt ihr, auf welchem der Fotos was zu sehen ist. Und mit jedem Bild lernt die Maschine ein kleines bisschen besser, was für Hautkrebs spricht und was dagegen. Das heißt, je mehr Fotos die Maschine sieht, desto besser kann sie unterscheiden lernen. Trainieren wird das genannt. Und das wiederum heißt, je mehr Menschen ein solches intelligentes System nutzen, desto intelligenter wird es. Wenn hunderttausende Patienten dem System ihre Muttermale vorhalten, dann kann das System mit hunderttausenden Bildern trainieren. Deshalb sind Patientendaten so wertvoll. Gewissermaßen sind sie nichts anderes als Trainingsdaten. Das heißt, je mehr Daten ein System hat, desto besser kann es lernen. Im Bestfall hat also eine einzige Krebserkennungssoftware deshalb die Patientendaten von allen Menschen in Deutschland. Maschinelles Lernen funktioniert am besten in Monopolen. Und Monopole sind das Gegenteil von Wettbewerb. An Google, Amazon und Facebook können wir im Ansatz sehen, was es heißt, wenn solche Monopole in privater Hand sind. Unser aller Patientendaten in der Hand von Google. Keine schöne Vorstellung. Es ist in der Geschichte schon einmal versucht worden, diese beiden Probleme zu lösen. Das Problem des privaten Besitzes und das Problem des kapitalistischen Wettbewerbs. Die historische Antwort auf diese beiden Probleme hieß sozialistische Planwirtschaft. Damals gab es ein Problem. Es ist schwierig, Bedürfnisse kollektiv zu verwalten, wenn man so wenig produziert, dass nicht alle satt werden können. Und wenn jede Stunde Arbeit, die nicht verrichtet wird, bedeutet, dass noch weniger für die Gesellschaft da ist. Planwirtschaft damals hieß, Hunderttausende vereinzelte Bauern müssen ihr Gemüse abgeben, um davon Fabrikenbau und Militär zu bezahlen. Ein Anliegen, das bei den Bauern verständlicherweise nicht auf übermäßige Begeisterung gestoßen ist. Heute produzieren wir genug, um alle doppelt satt zu machen und fragen uns, was tun, wenn uns die Arbeit ausgeht. Planwirtschaft heute wäre Amazon ohne überarbeitete Angestellte. Der Wissenschaftler Jerry Kaplan schreibt in seinem Buch über die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, es gebe heute nur noch zwei Möglichkeiten, das ökonomische System wechseln oder sehr schlimme Zeiten erleben. Ich glaube, er hat recht. Von der Aufforderung zu einem menschlicheren Wirtschaften kommen wir zu der real existierenden Repression gegen Geflüchtete in der EU. Der Artikel vom 8. Oktober ist aus dem Antifa-Infoblatt. Strafjustiz gegen Geflüchtete in Europa. Das Urteil kam überraschend. Niemand hatte bereits an diesem Tag damit gerechnet. Selbst Ahmed H., der Angeklagte, nicht. 7 Jahre Haft wegen illegalen Grenzübertritt als Teil einer Gruppe und Terrorismus. Ahmed H. ist der letzte von ursprünglich 11 Geflüchteten, den Röske 11, die in Ungarn im September 2015 am Grenzübergang Röske willkürlich festgenommen wurden und über viele Monate inhaftiert waren. Ahmed H. nahm das Urteil vom Übersetzer regungslos zur Kenntnis. Sehr zum Verdruss der Medien. Staatstreue Medien hatten ihre Kameras auf sein Gesicht gerichtet, um den emotionalen Moment im Bild und Ton in Nahaufnahme festzuhalten. Artikel von Britta Rabe, Komitee für Grundrecht und Demokratie. 7. Anstatt 10 Jahre Gefängnis, 3 Jahre weniger als im ersten Urteil. Als Terrorismus galt für Staatsanwaltschaft und Gerichte zunächst, dass Ahmed H. angeblich Polizeieinheiten unter Druck gesetzt hatte. Er soll gedroht haben, die Menschen würden das geschlossene Tor durchbrechen, wenn die Polizei es nicht öffnete. Dieser Vorwurf wurde im nun beendeten Prozess durch Videoaufnahmen widerlegt. Doch als Terrorist gilt Ahmed H. weiterhin. Die Verteidigung hatte hervorgehoben, der syrische Mann habe seine Familie auf der Flucht von der Türkei über die Balkanroute begleiten wollen und am Grenzübergang Röske, wie viele andere auch, gehofft, das Grenztor zwischen Serbien und Ungarn würde nicht endgültig geschlossen bleiben. Die emotionalen Reaktionen Ahmeds und anderer Menschen waren der angespannten Situation am 16. September 2015 geschuldet. Ahmed H. selbst sei keinerlei Aggression gegen die Polizei nachzuweisen. Der Staatsanwalt hatte im Gegenteil betont, der Gesamtkontext, also der Grund für die Anwesenheit Ahmeds und seiner Familie an der Grenze, zähle nicht. Weder galt für ihn die Not, in der die Menschen am Grenzübergang Röske nach langer Reise damals feststeckten, noch die zurückliegenden Strapazen ihrer Flucht nach Europa. Weder die aufgeladene Situation an der Grenze noch die Polizeigewalt gegenüber den Wartenden. Die ungarischen Polizeibeamtinnen, die die Menschen am geschlossenen Grenzübergang Röske brutal und mit Tränengas angegriffen hatten, hätten in der gesamten Situation stets richtig gehandelt. die Polizei zu provozieren, sei die eigentliche Absicht Armits in Röske. Sein Ziel, illegal Ungarn zu durchqueren, sei in all seinen Taten ablesbar gewesen. Der Richter sprach das Urteil nach der Mittagspause, direkt nach den Plädoyers von Staatsanwalt und Verteidigung. Es musste offenbar nicht einmal offiziell der Anschein gewahrt werden, die Plädoyers würden in das Urteil mit einbezogen. Die Entscheidung des Gerichts wäre überlegt und abgewogen. Das Urteil heißt für Ahmet H. weitere 4,5 Jahre im ungarischen Gefängnis, in weitgehender Isolation. Essen und Hofgang haben allein zu erfolgen. Seit einigen Monaten hat Ahmet H. immer in der Zelle Gesellschaft. Er bekommt stets einen der wenigen arabisch sprechenden Häftlinge dazu und bisher hatte er Glück. Die Zellengenossen sind angenehm. Das gilt jedoch nicht für alle Personen im Gefängnis. Bei den monatlichen Besuchen von Unterstützerinnen der Kampagne Freiheit für die Röske 11 hält sich Ahmet mit Kritik über seine Situation noch zurück. Als ihn aber einmal ausnahmsweise keine Glasscheibe von seinem Gegenüber trennt und das Gespräch nicht über ein Telefon erfolgte, berichtet er leise von Schlägen und von rechten Aufsehern im Gefängnis, wobei er sich ständig vergewisserte, ob nicht doch irgendwo ein kleines Mikrofon ihr Gespräch überwachte. Ahmet H. weiß inzwischen, wie es im Gefängnis funktioniert. Das staatliche Narrativ. Die Geschichte vom 16. September 2015 am Grenzübergang Röske sorgen in Ungarn bis heute für Schlagzeilen. Die offizielle Erzählung lautet stets identisch, von der bedrohten Sicherheit Ungarns durch Migration und Terrorismus sowie die Verteidigung des Landes durch die heldenhafte ungarische Polizei, die in der Schlacht von Röske schließlich die Oberhand behielt. Polizeigewalt ist kein Thema. Ein anders gearteter Terrorakt erhielt in Ungarn niemals eine vergleichbare Aufmerksamkeit. Am 24. September 2016, nur eine Woche vor Viktor Orbáns nationalem Referendum über die Übernahme von Geflüchteten nach der EU-Flüchtlingsquote, hatte eine Nagelbombe im Zentrum von Budapest auf dem Teres Boulevard 2 Streifenpolizisten schwer verletzt. Vermutete man zunächst einen islamistischen Anschlag, wurde einige Tage später ein junger ungarischer Mann verhaftet. Er gab die Tat später zu. Danach blieb es lange Zeit still um diesen Fall. Der Prozess gegen den wegen Terrorismus angeklagten Laszlo P. läuft seit Dezember 2017. Einen politischen Hintergrund hat der Sohn eines Polizeibeamten laut ungarischen Medienberichten angeblich nicht. Es wird berichtet, er sei psychisch instabil. Geflüchtete auf der Anklagebank. Der Prozess gegen Ahmet H. wird bald in die zweite Instanz gehen, denn sowohl der Staatsanwalt als auch die Verteidigung sind in Berufung gegangen. Ein milderes Urteil ist jedoch nicht zu erwarten, genauso wenig wie eine frühere Entlassung, die theoretisch nach 2/3 der Haftzeit möglich ist. Nach dem erneuten Wahlerfolg von Orbán im April 2018 ist in Ungarn auf einen Diskurswechsel nicht zu hoffen. Orbáns enge Freunde Horst Seehofer und Alexander Dobrindt machen aktuell auch in Deutschland vor, wie die Antwort auf etwaigen Widerstand von Geflüchteten gegen ihre Lebensbedingungen auf der Flucht und später in deutschen Lagern zu lauten hat. Die staatliche Machtdemonstration auf versuchte Verhinderung einer Abschiebung in Ellwangen hat dies zuletzt eindrücklich gezeigt. Auch in anderen Ländern reagiert der Staat mit Härte. In Griechenland wurden gerade 32 Personen verurteilt, die im letzten Jahr mehrfach vor dem Europäischen Asylbüro auf der Insel Lesbos gegen ihre unwürdigen Lebensbedingungen demonstriert hatten. Seit Monaten zur Perspektivlosigkeit verdammt, hatten sie gefordert, endlich auf das griechische Festland weiterreisen zu dürfen. Seit dem Erdogan-Deal von März 2016 ist nicht nur das dortige Lager Morio hoffnungslos überfüllt, da die Menschen nicht auf das griechische Festland transferiert werden. Erst vor kurzem hatte das oberste Gericht Griechenlands angewiesen, dass Geflüchtete nicht mehr auf den Inseln festgehalten werden dürfen. Beobachterinnen und Beschuldigte berichten im Anschluss an die Proteste im Juni 2017, auf Lesbos von massiver Polizeigewalt. Im Lager Morio wurden mehrere Menschen verletzt und willkürlich Personen aus der afrikanischen Community festgenommen. Ohne konkreten Tatnachweis wurden wegen angeblicher Verletzung eines Polizeibeamten 32 von ihnen zu 26 Monaten Haft verurteilt. Mit dem Petro Rally 8 sind aktuell außerdem 8 Geflüchtete in der Athener Abschiebehaftanstalt Petro Rally angeklagt. Sie wurden in ihren Zellen geschlagen, nachdem sie nach der Anstaltsleitung verlangt hatten. Nach 4 Monaten in Haft wollten sie lediglich erfahren, wie lange sie dort noch festgehalten werden. In Bulgarien steht derzeit ebenfalls gleich eine ganze Gruppe vor Gericht. Bei dem Hamanli 21 handelt es sich um 21 afghanische Männer, die sich im Dezember 2016 an Protesten gegen die unbefristete Ausgangssperre in einem Lager in der Stadt Hamanli an der türkisch-bulgarischen Grenze beteiligten. Die Ausgangssperre war aufgrund der Forderungen rechter Nationalisten verhängt worden, die schon länger gegen das Lager mobilisierten und Gerüchte über dort angeblich grassierende Krankheiten verbreiteten. Der Protest der Gefangenen gegen ihre Internierung wurde von einer Spezialeinheit der Polizei mit Gewalt unter Kontrolle gebracht. Zahlreiche Lagerinsassen erlitten schwere Verletzungen. Röske, Morio, Elwang, kollektive Gegenwehr von Geflüchteten wird stets hart bestraft. Den widerständige Solidarisierung, Kontrollverlust fürchtet der Staat am meisten. Antirassistinnen fordern daher, es bleibt unsere Aufgabe, dem geltenden nationalen Narrativ vom Flüchtling als Gefährder unsere Perspektive von der Realität einer Gesellschaft der vielen entgegenzusetzen und die vielfältigen Kämpfe für Bewegungsfreiheit und gegen das unmenschliche Grenzregime als legitimen Widerstand zu etablieren. Von der Verfolgung von Geflüchteten durch die EU-Staaten kommen wir zur Ausbreitung des Faschismus in der BRD. Am 6. Oktober veröffentlichte Thomas Konitz bei Telepolis seinen Artikel von der Postdemokratie in den Vorfaschismus. Am 7. Oktober veröffentlichte er einen zweiten Artikel, auch bei Telepolis, und diesen nannte er »Wenn wir regieren, werdet ihr alle eingesperrt«. Die zunehmende Kumpanei zwischen autoritärem Staat und braunem Mob ist Ausdruck der rasch voranschreitenden Faschisierung der Bundesrepublik. Den Staatsapparat im Rücken scheint die AfD sich schon fast an den Schalthebeln der Macht zu wähnen. Die staatlich forcierte Aushöhlung der bürgerlichen Demokratie im Rahmen der Landespolizeigesetze wird von der neuen Rechten inzwischen offen mitgetragen, nachdem zuerst noch eine taktische Oppositionshaltung eingenommen wurde. Von allen Oppositionsparteien habe sich nur die AfD pauschal hinter die Verschärfung des niedersächsischen Polizeirechts gestellt, berichtete Netzpolitik.org. In Bayern wendeten AfD-Trupps inzwischen fast SA-Methoden an, berichteten CSU-Politiker aus dem Wahlkampf. Wenn wir regieren, werdet ihr alle eingesperrt. Diese Drohung hätten AfDler ausgerechnet bei einem Treffen der Frauenunion der CSU ausgestoßen, sagte ein CSU-Lokalpolitiker in Deggendorf. Drohungen mit Ausmisten oder mit Besuchen, sollte sich der Wind drehen, würden inzwischen seitens der offen faschistisch agierenden neuen Rechten routinemäßig ausgestoßen. Satiriker, die sich über die AfD lustig machten, bekamen Morddrohungen und Hausbesuche der AfD. Die Ortsgruppe der AfD im Hochtaunus fantasierte bereits davon, Verlage zu stürmen und Journalisten auf die Straße zu zerren. Das Ziel dieser faschistischen Einschüchterungsstrategie ist klar. Es geht um die Erringung einer rechten Hegemonie, bei der Widerspruch nicht mehr öffentlich artikuliert werden könnte. Ganz Deutschland soll zu einer sächsischen Provinz werden. Wie sich eine rechte Hegemonie etwa auf den Arbeitsalltag auswirkt, kennen all jene Polizeibeamten, die nicht über ein rechtes Weltbild verfügen, aus eigener Erfahrung. In der Polizei sei längst eine rechte Ideologie hegemonial, die Linke und Ausländer zu Feinden erkläre, so ein Polizist in einem längeren Interview über den Polizeialltag. Der Beamte zog es vor, anonym zu bleiben, und das aus gutem Grund. Der extreme Korpsgeist der Polizei führe dazu, dass öffentliche Kritik an Rassismus oder rechten Umtrieben sehr schnell zu Karrierenachteilen führe. Das System Polizei ist sehr speziell und es vergisst nicht. Wenn du dich beschwerst, fällt das irgendwann auf dich zurück. Davor hätten alle Angst. Der Aufstieg der AfD habe auch die rechten Kräfte in der Polizei beflügelt, die sich zuvor mit öffentlichen Äußerungen zurückgehalten hätten. Die Rechtspopulisten böten diesem Spektrum im Polizeiapparat nun eine Plattform, um ihre Meinung laut auszusprechen. Es gebe viele Polizisten oder ehemalige Polizeibeamte, die der AfD nahestehen oder für diese politisch aktiv werden. Selbst Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig warnte schon Anfang 2016 davor, dass die Polizei im Freistaat eine große Nähe zu Pegida und AfD aufweise. Ein reaktionärer, autoritärer Staat im Staate tritt offen zutage, der seine Sympathien für die neue Rechte nicht mal mehr notdürftig kaschieren kann. Dies müsste eigentlich die entsprechenden historischen Erinnerungen aufkommen lassen an den historischen deutschen Vorfaschismus, als weite Teile des autoritären deutschen Staatsapparates das berüchtigte blinde rechte Auge ausbildeten, indem sie drakonische Repressionen gegen Linke mit großzügiger Milde gegen Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in der Weimarer Republik koppelten. Eine politisierte Polizei, die offen mit Rechtspopulisten und Rechtsextremisten agiert, um antifaschistischen Widerstand gegen die laufende Faschisierung zu marginalisieren und zu kriminalisieren, dies ist keine gruselige historische Erinnerung aus Weimar, sondern neue deutsche Realität in München. Rechte Medien und rechtsextreme Zusammenhänge in den sozialen Netzwerken starteten eine typische Hetzkampagne gegen einen geplanten antifaschistischen Kongress in der bayerischen Landeshauptstadt, um schließlich Flankendeckung von der Gewerkschaft der Polizei zu erhalten, die die bei Rechtsextremisten verhasste Veranstaltung im DGB-Haus verhindern wollte. Der Hintergrund? Die weitaus kleinere, nicht im DGB organisierte deutsche Polizeigewerkschaft hat massiv Stimmung innerhalb der Polizei gegen den Kongress gemacht und so die im DGB organisierte Gewerkschaft der Polizei von rechts außen unter Druck gesetzt. Die Antifaschisten, die sich Deutschlands braunen Auswurf entgegenstellen, seien linksradikale Straftäter und befänden sich außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, so die Gewerkschaft der Polizei in ihrer Urteilsverkündung im Februar 2018. Doch es geht auch anders. Dies nicht nur in Chemnitz, wo Nazis direkt neben Polizisten ungestört den Hitlergruß zeigen konnten. Auch wenn es um antisemitische Hetze von Neonazis geht, kann der deutsche Polizeigewerkschaftler sehr viel Fingerspitzengefühl und Empathie entwickeln. Als kürzlich hunderte Neonazis durch Dortmund zogen, konnten sie unbehelligt die antisemitische Parole »Wer Deutschland liebt, ist Antisemit« brüllen. Was sich anhört wie eine unfreiwillige Bestätigung des Adorno-Zitats »Deutschland denken heißt Auschwitz denken«, schien der Polizei Dortmund keines Einschreitens würdig. Die Gewerkschaft der Polizei bat im Folgenden um Verständnis für die umstrittene Zurückhaltung der eingesetzten Beamten. Die Rechten wüssten nun mal sehr genau, welche Parolen sie skandieren könnten und welche Gesten noch als straffrei gelten, so der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Heiko Müller. Hier verlässt sich die Polizeigewerkschaft somit ganz auf das Rechtsempfinden deutscher Neonazis. Es laufen nun doch Ermittlungsverfahren wegen des Einsatzes von Pyrotechnik. Um Verständnis für Zurückhaltung gegenüber Antifaschisten bräuchten deutsche Polizeigewerkschaftler die Öffentlichkeit nie zu bitten. Seit dem Aufstieg der AfD wird antifaschistischer Widerstand rücksichtslos gebrochen, um die entsprechenden Exempel zu statuieren und weitere Opposition gegenüber der Faschisierung der Bundesrepublik abzuschrecken. Mit Brechen können schon mal buchstäblich Knochenbrüche gemeint sein, die beispielsweise ein Aktivist davongetragen hat, der sich an einer Blockadeaktion gegen den Bundesparteitag der AfD in Hannover beteiligte. Den Hergang, der zu einem doppelten Unterschenkelbruch und mehreren Verletzten führte, schilderte ein Demonstrationsteilnehmer gegenüber dem NDR folgendermaßen. Die Beamten seien ohne jede Vorwarnung auf sie losgestürmt, hätten die drei Angeketteten mit Fäusten geschlagen und getreten. Die Beamten hätten an den Armen gezerrt und ihnen die Arme schmerzhaft verdreht, um die Gliedmaßen aus der Pyramide zu lösen, ohne Erfolg. Zudem verweist er auf die Knochenbrüche seines Mitstreiters. Aus seiner Sicht gibt es keine andere Ursache dafür als den Polizeieinsatz. Der Mann habe laut vor Schmerz geschrien. Das Statuieren von abschreckenden Exempeln, das hier im Ansatz betrieben wird, ist ein Wesensmerkmal faschistischer Terrorpraxis. Der nachsichtige Umgang der Polizei mit dem Adolf Hitler-Hooligans gröhlenden faschistischen Mob in Chemnitz kontrastiert mit dem Vorgehen der staatlichen Organe im Hambacher Forst, wo ebenfalls fleißig Exempel statuiert werden. Eine seit 4 Monaten in Untersuchungshaft einsitzende Aktivistin ist kürzlich zu 9 Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Ihr Vergehen? Die Angeklagte habe andere Aktivisten trommelnd unterstützt, denen vorgeworfen wird, Polizisten mit Böllern beworfen zu haben. Das Urteil habe auch einen generalpräventiven Charakter, hieß es in der Urteilsbegründung offen. Trommeln? 9 Monate ohne Bewährung. Der von Nazi-Verstehern wie Seehofer und Maaßen geführte deutsche Staatsapparat übt sich somit wieder in die Praxis des Statuieren von Exempeln ein, um jeglichen zivilgesellschaftlichen Widerstand präventiv zu ersticken. Die Gewaltexzesse und Verwüstungen in Hamburg, die auch durch eine gezielte Eskalationsstrategie des jüngst beförderten Polizeichefs Dudde während des G20-Gipfels angefacht wurden, legten den Grundstein für diese extreme Repressionspolitik. Das Einnehmen einer Embryonalstellung samt Flaschenwurf wurde mit mehrjährigen Haftstrafen ohne Bewährung geahndet. Bis zum heutigen Tag wird der Fahndungsdruck nach möglichen G20-Randalierern aufrechtgehalten, während die Ermittlungen zu einer rechtsextremistischen Anschlagsserie in Neukölln ergebnislos eingestellt wurden. In dieses trostlose, braune Bild passen auch die unzähligen rechtsextremen Skandale und Skandälchen, die in letzter Zeit öffentlich wurden. Von den mit dem Nazi-Code für Heil Hitler signierten Mails im Berliner LKA über die Hitler-Fans im Polizeipräsidium Neubrandenburg bis aktuell zu den sächsischen SEK-Männern, die ihre Sympathie für die NS-Terrortruppe NSU durch die Verwendung des Tarnnamens Uwe Bönhardt beim Einsatz während der Erdogan-Staatsvisite zum Ausdruck brachten. Es fehlten ihm die Worte, so der sächsische LKA-Präsident Patrick Kleine, in Reaktion auf die rechtsterroristische Tarnnamenswahl zwei seiner Beamten. Er sei tief enttäuscht, so der Chef der Behörde, die dem Internet auch den berühmtesten Hutbürger Deutschlands bescherte. So ein Verhalten ist aber nur möglich, weil die Beamten in einem autoritären, zunehmend nach rechts abdriftenden Umfeld ihren Arbeitsalltag verbringen, in dem solche rechtsterroristischen Witze üblich sind. Wieso sollten auch die Beamten aus ihren Herzen eine Mördergrube machen, wenn der Innenminister und der Verfassungsschutzpräsident so viel Verständnis und offene Sympathien für die braunen Umtriebe und Hetzjagden der neuen deutschen Rechten zeigen? Wenn selbst Dresdner Richter ohne weiteres Verständnis für einen Massenmörder und Rechtsterroristen wie Andreas Breivik äußern können. Die Schwelle scheint überschritten, ab der es diesen Schreibtischtätern schlicht egal ist, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert. Sie sitzen in den Machtministerien und solange der Korpsgeist hält, haben sie kaum etwas zu befürchten. Im Gegensatz zu all jenen, die sich der neudeutschen braunen Welle entgegenstellen. Das Einzige, was die profaschistischen Deutschtümler in den Amtsstufen davor abhält, ihren Durchmarsch an die Schalthebel der Macht zu vollenden, ist die gute, auf Pump laufende Weltkonjunktur samt der extremen Exportausrichtung der Bundesrepublik. BDI-Chef Dieter Kempf hat in einem Interview in den Machtkampf in der Koalition interveniert und klargestellt, dass Deutschlands Unternehmerschaft kein Interesse an nationalistischer Abschottung habe. Ein angeblich heimatliebender Nationalismus, der gegen Zuwanderung und Freihandel mobilisiert, sei der falsche Weg und schade dem Exportweltmeister Deutschland. In unserer Gesellschaft darf Fremdenhaft keinen Platz haben, schlussfolgerte Kempf bei seinem Machtwort, der zugleich eine Konjunkturabkühlung in Deutschland aufgrund global zunehmender protektionistischer Tendenzen prognostizierte. Die Zeit läuft ab. Sobald das ökonomische Kalkül, das den Neonationalismus zu einem schlechten Geschäft macht, beim nächsten Krisenschub zusammenbricht, wird sich der Wind auch in der Unternehmerschaft drehen. Die Transformation der neoliberalen Postdemokratie in ein autoritäres System brutaler Krisenverwaltung wird sich im Rahmen desselben binnenkapitalistischen Machtkalküls, das nun den Freihandel propagiert, gerade zwanghaft aufdrängen. Die rechten Seilschaften und Rackets, die derzeit an die Macht drängen, sind einfach zu ungeduldig. Sie sind als Avantgarde der Barbarei ihrer Krisenzeit voraus. Damit läuft auch die Zeit ab, im Rahmen breiter Bündnisbildung noch gesamtgesellschaftlich relevanten antifaschistischen Widerstand zu organisieren, der nicht konjunkturabhängig wäre. Thank you. von der Verfolgung von Geflüchteten durch EU-Staaten und der Faschisierung der öffentlichen Meinung und der Diskurse kommen wir zum Klimawandel. Und zwar mit der Energie- und Klimawochenschau, ebenfalls von Tedepolis. Und zwar erschien die am 9. Oktober und wurde geschrieben von Jutta Blume. Das halbe Gratte macht einen wesentlichen Unterschied. Die Energie- und Klimawochenschau. Über den Triumph der Klimaschützer in Hambacher Forst, den IPCC-Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel und weltweite Neubaupläne für Kohlekraftwerke. Am Samstag feierten Klimaschützer am Hambacher Forst ihren Triumph. 50.000 Menschen waren gekommen, um gegen die Rodung des ökologisch wertvollen Waldes und für einen schnellen Kohleausstieg zu demonstrieren. Auch erhebliche Schwierigkeiten bei der Anreise konnten die Menschen nicht aufhalten. Die Demonstration war auch daher ein Triumph, da das Oberverwaltungsgericht Münster am 5. Oktober die bevorstehende Rodung untersagt hatte. Das Gericht hatte damit einem Eidantrag des Bund für Umweltschutz und Naturschutz stattgegeben. Demnach muss nun abgewartet werden, bis eine Klage des BUND über den Schutzstatus des Waldes inhaltlich entschieden ist. Selbst RWE rechnet nicht mit einer Entscheidung vor Ende 2020. Die kommenden zwei Winter dürften also voraussichtlich keine Bäume gefällt werden. Die Bemühungen von RWE, den Wald frei von Besuchern und menschlichen Bewohnern zu halten, dürften damit vorerst gescheitert sein. Ein Teil der Demonstrierenden griff am Samstag zum Spaten und begann damit, von RWE gezogene Gräben wieder zu verfüllen. Auch in den Bäumen wurde am Wochenende bereits wieder gebaut. Der Wald ist wieder besetzt. Doch nicht nur symbolisch musste RWE eine Niederlage einstecken, auch finanziell ging es bergab. Der Wert der RWE-Aktie ist in den vergangenen Tagen erheblich gesunken, auch wenn das Tief von Februar noch nicht wieder erreicht ist. Der Fall könnte sich jedoch fortsetzen, wenn weitere Städte dem Beispiel Bochums folgen und ihre Beteiligungen an RWE aufgeben. Rund ein Viertel der RWE-Aktien sind im Besitz von Kommunen, die aus den Dividenden wiederum öffentliche Aufgaben finanzieren. Doch zum einen könnte der öffentliche Druck sie zum Ausstieg aus dem Kohlekonzern bewegen, zum anderen die Angst vor weiteren Wertverlusten. Deutsche Emissionsreduktion vor 2030 nötig. Auch wenn die deutsche Politik derzeit trotzig auf der Kohleverstromung beharrt, der am Montag veröffentlichte Sonderbericht des Weltklimarates zum 1,5-Grad-Ziel macht deutlich, dass ein sehr rascher Ausstieg aus der Kohleverbrennung, wie übrigens auch aus den anderen fossilen Energieträgern, unabdingbar ist, wenn die Menschheit die Klimaerwärmung in diesem Jahrhundert auf 1,5 Grad Celsius beschränken will, was ja in Paris beschlossen wurde. Bis 2030 müssen die globalen Emissionen um etwa 45% gegenüber 2010 sinken, bis 2050 dann auf Null. Würde nur ein 2-Grad-Ziel angestrebt, müssten die Emissionen bis 2030 um 20% sinken und sich um das Jahr 2075 bei Null einpendeln. Dabei lässt der IPCC keinen Zweifel daran, dass die klimabedingten Risiken bei einer durchschnittlichen Erwärmung um 2 Grad gegenüber einer Erwärmung um 1,5 Grad signifikant steigen. Zu diesen Unterschieden gehören Zunahme von Durchschnittstemperaturen in den meisten Land- und Ozeangebieten, Hitzeextrema in den meisten bewohnten Regionen, Starkniederschlägen in mehreren Regionen und der Wahrscheinlichkeit für Dürre und Niederschlagsdefizite in einigen Regionen. Der Meeresspiegelanstieg wird bei 1,5 Grad bis 2100 voraussichtlich um 10 cm geringer ausfallen, wobei nicht vergessen werden darf, dass das Wasser auch nach der Jahrhundertwende weiter steigen wird. Der Artenverlust würde geringer ausfallen, und 10-30% der Korallenriffe hätten noch eine Überlebenschance, gegenüber weniger als 1% bei 2 Grad. Aber auch für die menschliche Gesundheit und Entwicklung, wie für die Einhaltung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung der UN, stellen die beiden Szenarien einen wesentlichen Unterschied dar. Von einer globalen Erwärmung um 1,5 Grad trennen uns dabei nur noch wenige Jahre. Bereits heute liegen die Temperaturen rund 1 Grad über vorindustriellem Niveau, was auch für die kommenden Jahrhunderte bis Jahrtausende so bestehen bleiben wird. 1,5 Grad werden laut IPCC wahrscheinlich zwischen 2030 und 2052 erreicht. Die derzeitigen nationalen Minderungsziele würden weder reichen, um 1,5 noch um 2 Grad einzuhalten. Auch wenn die Ziele nach 2030 deutlich verbessert würden, wäre das 1,5-Grad-Ziel dann wohl verloren. Eine Überschreitung und eine Abhängigkeit von zukünftig großflächigen Einsatz von Kohlendioxidentnahme kann nur vermieden werden, wenn die globalen CO2-Emissionen lange vor 2030 zu sinken beginnen, so der IPCC. Spätere Kohlendioxidentnahme umstritten. Kohlendioxidentnahme spielt in fast allen Szenarien des IPCC eine gewisse Rolle. Durch das Entfernen von Kohlendioxid aus der Atmosphäre könnten zum einen ab Mitte des Jahrhunderts verbleibende, unvermeidbare Emissionen ausgeglichen werden, zum anderen könnte ein kurzfristiges Überschreiten der 1,5 Grad wieder rückgängig gemacht werden. Je nach Szenario müssen 100 bis 1000 Gigatonnen CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernt werden. Mögliche Techniken hierfür sind unter anderem Aufforstung, Bodenverbesserung, die Sequestrierung und Speicherung von CO2, auch CCS, oder die Alkalisierung des Ozeans. Die meisten dieser Maßnahmen könnten bedeutende Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Land, Energie, Wasser und Nährstoffen haben, wenn sie in großem Maßstab eingesetzt werden, beispielsweise durch Landnutzungskonflikte. Auch sind die genannten Techniken nicht unbedingt ausgereift. Die nachträgliche Kohlendioxidentnahme ist wie andere Techniken des Geoengineering politisch äußerst umstritten. So konnten in Deutschland keine CCS, also Sequenzierung und Speicherung von CO2, Demonstrationsprojekte aufgrund mangelnder Akzeptanz in der Bevölkerung umgesetzt werden. Global formen sich gerade neue Allianzen gegen Geoengineering. So haben Anfang Oktober 110 zivilgesellschaftliche Organisationen ein Manifest gegen Geoengineering verabschiedet. Geoengineering verstetigt den falschen Glauben, dass das heutige ungerechte und ökologisch wie sozial zerstörerische Modell von industrieller Produktion und Konsum nicht veränderbar ist und wir da technische Lösungen brauchen, um seine Auswirkungen zu bändigen. Hingegen brauchen wir fundamentale ökonomische, politische, soziale und kulturelle Veränderungen, um der Klimakrise zu begegnen, heißt es darin. Doch nicht alle im IPCC-Sonderbericht genannten Maßnahmen fallen in den Bereich dessen, was hier als technische Lösungen genannt wird. Wiederaufforstung könnte ebenfalls das Mittel der Wahl sein. Zurück zur Kohle. Auf einen 1,5-Grad-Pfad müsste die Menschheit bis 2050 komplett aus der Kohleverbrennung aussteigen. Gas dürfte maximal für 8% der Energieerzeugung genutzt werden, heißt es deutlich in der Zusammenfassung für Entscheidungsträger des IPCC. Sieht man sich eine kürzlich von Urgewalt veröffentlichte Liste von geplanten neuen Kohlekraftwerken an, dann erscheint nicht einmal ein Kohleausstieg bis 2050 realistisch. Demnach befinden sich in 59 Ländern insgesamt 1380 Kohlekraftwerke in Planung oder Bau. Ihre Gesamtkapazität entspräche einem Drittel der heute auf der Welt betriebenen Kohlekraftwerke. Wenn man mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 40 Jahren rechnet, wären diese Kraftwerke also noch nach 2050 am Netz. 2,5 Jahre nachdem das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet wurde, ist es besorgniserregend, dass diese Projekte so viele neue Länder für kommende Dekaden in einen Zyklus der Kohleabhängigkeit bringen werden, kommentiert Lydie Nespil von Asian People's Movement on Debt and Development. Die Datenbank von Urgewalt und Partnerorganisationen enthält Details zu 120 geplanten Projekten für etwa Projektentwicklern und Geldgebern. Ein begehrter Markt, um neue Kohlekraftwerke zu verkaufen, sind afrikanische Länder, mit meist noch keiner oder nur wenig Energiegewinnung aus Kohle. In vielen Fällen sollen die neuen Kraftwerke auch mit der Eröffnung neuer Kohleminen verbunden werden. Hinter den Projekten stehen oftmals Bergbaukonzerne. 78% der geplanten neuen Kohlekraftwerke finden sich jedoch auf dem asiatischen Kontinent. Nach China und Indien folgen Vietnam, Indonesien und Bangladesch mit einer Vielzahl von Neubauvorhaben. Daran interessant ist auch, dass in China selbst sich der Ausbau der Kohle zwar verlangsamt, wenngleich es immer noch für ein Drittel der weltweit geplanten neuen Kapazitäten verantwortlich ist. Jedoch tun sich chinesische Kraftwerksbetreiber zunehmend im Ausland hervor. Die chinesische Natural Energy Investment Group ist der größte Projektentwickler weltweit, gefolgt von der China Hanjin Corporation und der Indian National Thermal Power Corporation. In Europa sind die Länder mit den größten Neubauplänen die Türkei, Polen und Bosnien-Herzegowina. Die größten Emittenten sind nach wie vor Deutschland und Polen. Dass Deutschland problemlos auf Kohlekraftwerkskapazitäten verzichten kann, haben wir an dieser Stelle vielfach dargelegt. Und wieder ist in den ersten 9 Monaten des Jahres 2018 erheblich mehr Wind- und Solarstrom erzeugt worden als im Vorjahreszeitraum. Die Steigerung um 13% ist unter anderem auf Sonnen- und windreiche Wetterlagen zurückzuführen, aber auch auf 2017 neu installierte Windenergieanlagen. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Tschö. Where is the sun?